und das Aussehen. Nutte die Boys im Back und deutscher Rap ist jetzt wie ein Laufsteg. Man sieht Pussys draufgehen, natürliche Auslese. Survival of the fittest, kleine Bitches schreiben Disses. Doch kassieren leider nichts als Faustschläge. Das Leben ist ein Auf und Ab wie Hantelcurls. Gestern kaum bekannt, heute braun gebrannt im Haus am Strand mit Girls. Im Traumpalast wie ein Landesfürst, Monacos Kid. Die ganzen Ladies sind von meinem Schlangen ähnlich langen Penis angetönt. Egal ob du wie Rambo wirkst, egal aus welchem kriminellen Bandenviertel oder Randbezirk. Du Bastard stammst, du wirst im Kampf zerstört, ein Punch, du stirbst. Und wir geben keinen Fick drauf, welcher Koka dir denn Großfamilie, du Schlampe, angehörst. Du kläglicher Versager, wenn wir mit MGs in dein Herz ballern, entschwebt deine Seele wie Bergader. Dein Girl kriegt von ekligen Fernfahrern volle Power, Golden Shower, wie das Mädchen in Sternfahrer. Farid Bang, TLS, Vorstil GTA. Ja, vor dem Sex kriege ich meist Tränengas. Und in 10 Jahren steh ich dann mit Turban am Mic. Ich hab gesagt, ich geh auf 4, doch da wurde es die 3. K2O, Lamborghini, Vorstil, Need for Speed. Ich ziel und schieß, bis deine Bande auf dem Friedhof liegt. Und in 10 Jahren ist Amerika mein Untertan. Bitch, mein Bizeps hat ne eigene Charlotte. Doch ich bin nicht ihr Typ, weil sie lieber Pantoffelhelden mag. Manche lieben Machos, andere den Klamottenstyle von Lars und wiederum ganz, ganz andere Karotten in den Arsch. Ich gehöre zu den Jungs, die keine Diss-Tracks vertragen. Du zu denen, die sich nach Diss-Tracks vertragen. Ich fick Promi-Weltfotzen. Und für Doreen bist du nur ein Ex-Mann wie L'Oreal London. Auf der Flucht brauche Floß und geh straight zur Bank rein. Ein Besuch, bei dem ich Gantrag und die Ray-Ban anbleibt. Wenn mich grad nicht deine Bitch bei Facebook anschreibt, verdiene ich mein Geld mit Haze und Punchlines. Du erkennst sie, während ich die Hälfte deiner Eltern fick. Die Frau in meinem Bett und deine Mari selbe Bitch.